Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Rennstedt, Köthen, Wörlitz. Und der Pegel stimmt, ja? Weiß nicht, ich sitze mit Helene, weil es regnet jetzt doch im Café. Eigentlich hattest du vorgeschlagen oder gerade so in den Raum geworfen, wir setzen uns ans Rheineck, weil das irgendwie ein Ort ist, den du total magst. Dann fangen wir doch mal da an. Was magst du am Rheineck? Das ist doch voll die Verkehrsknotenpunkt und laut. Ja, ich glaube, ich mag Menschen, also komischerweise. Also es gibt ja viele Gründe, die nicht zu mögen, aber die so zu beobachten und das Treiben so mitzubekommen in der Stadt, das finde ich total schön. Und ich finde, das Rheineck ist so ein Spot eben, wo viel Bewegung ist. Und da sitze ich gerne eben vor diesem Kiosk. Also mit dem Kiosk habe ich auch wenig zu schaffen, aber das ist halt einfach eine gute Sitzgelegenheit mit Überdachung. Ja, ich gucke gerne den Menschen in ihrem Alltag zu. Und machst du das oft da am Kiosk rumsetzen? Rumhängen? Cornern ist das neue Wort. Genau. Ja, aber da gibt es ja auch gar keine richtigen Gelegenheiten. Also da gibt es so diesen blöden Pizzadienst, ne? Und das Café, in das man sich auch nie wirklich setzt. Ich bin dazu übergegangen, meinen Kaffee mir selbst zu Hause zu machen. Das ist kostengünstiger. Mhm. Und diese ganzen Bäckerketten finde ich auch nicht so doll. Und der Kaffee ist halt auch nicht so super. Deswegen ziehe ich oft mit einem Plastikbecher los und hänge da ab. Das mache ich jetzt in nicht regelmäßigen Abständen. Mhm. Aber Frage ist, wo man sich trifft oder sowas. Rheineck ist halt für viele Leute irgendwie dann gut erreichbar sozusagen. Mhm. Und von dort aus kann man halt auch in alle Himmelsrichtungen losziehen. So. Mhm. Ja, und ich finde halt eben, wie gesagt, ich finde Alltag eigentlich ziemlich spannend. Rheineck ist ja durchaus auch ein Ort, der, also gleich nebenan, ne, wenn man so sieht, da fängt die Luwu an oder hört auf, je nachdem, wovon man kommt und aus welcher Richtung man kommt. Und Luwu ist ja gerade eher so Gentrifizierung das Thema, würde ich sagen. Ne? Also 200 Meter weiter oben, Fliese, Ex-Maulwurf und was da noch alles rum. Also wenn man sich da jetzt bewegt, das hat sich innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Jahr, einem Jahr total gewandelt und das ist jetzt absolut hip, also auch eine Ecke vorher, ne, da plötzlich so, was weiß ich, die Superfood-Ketten, also nichts gegen vegetarisch, aber wenn ich mir die Preise angucke. Ja, also ich meine, Gentrifizierung ist ja auch, muss man ja unterschiedlich betrachten, ich habe ja auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute nicht in schimmeligen Wohnungen wohnen müssen, so, es geht ja immer nur die Frage, so, wie wird das verteilt, ne? Das ist ein großes Thema, was du da aufmachst, aber wenn wir jetzt halt irgendwie eher so auf dieser Ebene bleiben, also weil du gemeint hast, Rheineck geht für dich noch, für mich geht es auch die Luwu hoch und runter zu laufen und ich kriege da keine Pickel. Ich finde es halt mega interessant, sich den Wandel halt wirklich so vor Augen zu führen. Ich war das erste Mal in Halle 2008 und ich kann mich gut erinnern, wie es war, durch die Luwu zu laufen. Für mich war das ein voll düsterer Ort. Also das war richtig krass, weil da die Fassaden, also da war kaum was erneuert. Die Fassaden waren so mit diesem türkisgrünen, ich weiß nicht was, Netzstoff verhangen, weil halt irgendwie Bauschutt runterkam. Und es war tatsächlich richtig, richtig dunkel und geheimnisvoll. So, und ich dachte eben, also ich komme aus dem Südwesten und das war für mich so voll attraktiv, weil ich eben, also manche sagen nicht die neuen Bundesländer, sondern die unverbrauchten Bundesländer. Und ich finde, Luwu hat genau das ausgestrahlt. Und das ist halt knappe 10 Jahre her. Ne? Und jetzt ist halt, ja, wenn du jetzt da durchgehst, ich glaube, das Letzte wird gerade irgendwie da neben der Fliese saniert. Und dann ist durch, ne? Und ich meine, das ist ja auch nicht die einzige Ecke. Also Torstraße sieht ja ähnlich aus, so zum Beispiel. Und die Frage ist ja, wie lange bleiben solche Orte erhalten? Wie, also du hast das jetzt so schön beschrieben. Ne? Also Kiosk ist für mich schon sowas, was auch mit Alternativ oder, naja, vielleicht Alternativkultur ist zu viel gesagt. Aber schon eben ist es nicht so super schick. Es ist was Nettes, es ist unkompliziert. Ich kann mich da auch beteiligen. Daneben der Asialaden. Also das hat schon so ein, ist ein anderes Leben, ne? als eben 400 Meter weit oben. Die Frage ist eben, wie lang habe ich Lust, noch an solchen Ecken rumzuhängen, wie jetzt bei der Fliese? Ich hänge ja nicht am Kiosk rum, weil das eine Kunstkulturinstitution ist, sondern weil es da vor allem halt mir nicht auf den Kopf regnet. Ja. Und ich glaube halt, das eine ist halt Eigentumsverhältnisse. Wer kann sich leisten, da zu wohnen? Welche Leute machen da Geschäfte auf und so weiter und so fort? Und das kann man auch kritisieren. Aber was halt bleibt immer, ist halt öffentlicher Raum, so. Und wenn du dich halt eben, das finde ich auch das Schöne an diesen Cornern, also einfach sich an der Straßenecke zu treffen, so die Straße gehört uns, also das ist öffentlicher Raum, das ist unsere Stadt so und ich glaube, die muss man sich halt auch einfach eben nehmen. Also das ist ja dann toll, wenn sich dann auch Projekte und Vereine und so weiter entwickeln und die halt versuchen, irgendwie was längerfristigen Raum sich zu anzueignen und zu behalten. Aber ich glaube halt, selbst wenn es das nicht gibt, haben wir immer noch unseren Körper. Und da, wo ich jetzt sitze, kannst du nicht sitzen und kann auch nicht, wie auch immer, sondern also das denke ich ganz oft, dass man da... Du bist auch optimistisch, dass so dieser öffentliche Raum auch öffentlich bleibt. Weil das ist tatsächlich die Frage, die für mich auch dahinter steht. Ne? Wie weit wird es privatisiert und wann darf ich auf dem Bebelplatz eben nicht mehr in dem Springbrunnen baden? Mhm. Ja, das ist Spekulation, also das kann ich nicht sagen. Ich kann halt quasi so Entwicklungstendenzen erkennen, was so Gentrifizierung, so dieser idealtypische Verlauf, erst kommen die Künstler und Kulturschaffenden und dann kommt eben das sogenannte kulturelle Kapital und dann kommen da aber Leute, die halt irgendwie denken, oh, die sind ja auch Studis und könnten sich auch einen Kaffee für 1,80 leisten, mache ich da mal einen Kaffee hin. Und dann kommen aber Leute, die halt eher so dieses ökonomische Kapital haben, investieren. So, das ist ja dieser idealtypische Verlauf. Und irgendwann können die Leute, die sogenannten Türöffner, die kreativen Kultur schaffen, sich da eigentlich den Wohnraum nicht mehr leisten. Das ist eine Scheißtendenz sozusagen. Ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen. Also es gibt ja Möglichkeiten, irgendwie was Mietshäuser-Syndikate oder sonst was Häuser zu kaufen. Das ist immer sehr langfristig. Aber ich glaube halt, völlig unabhängig von dieser Entwicklung und Neoliberalisierung von Stadt und eben Privatisierung auch, also das verurteile ich, finde ich scheiße, Wohnraum sollte jeder zur Verfügung gestellt haben, finde ich eine ganz üble Geschichte, dass halt das Spekulationsobjekte sind und eben da geht es ja eben drum, wem gehört die Stadt, ist die Stadt ein Unternehmen oder ist es ein Gemeinwesen? Ich denke halt, wie auch immer, wie krass auch immer eben dieser Ausverkauf oder was heißt Ausverkauf, diese Entwicklung sich noch forcieren wird, bleiben wir trotzdem halt Leute, die einen gemeinsamen Ort teilen. So. Und jetzt in unserem Fall ist es halt die Stadthalle und halt vielleicht auch bestimmte Bezirke. Also ich hänge ja auch nicht überall rum. Aber ich glaube halt eben, also unseren Körper und die Straße und so weiter, ich glaube, das sehe ich jetzt noch nicht, dass halt irgendwie Plätze privatisiert werden, noch nicht. Aber auch das gibt es natürlich. Also es gibt ja auch, ich weiß nicht, führt vielleicht zu weit, aber wenn man so Stadtentwicklungen sich anguckt weltweit, diese Gated Communities, Das ist ja wirklich ganz schön krass. Und es gab auch mal tatsächlich Ansinnen, irgendwie im Potsdamer Raum sowas zu machen, wurde nichts draus. Aber also es gibt durchaus diese Interessensgruppen, die halt auch gegen diese Gated Communities irgendwie gar nicht so viel haben. Freiräume und so ist in Halle gerade ein Thema, also vor 10, 14 Tagen, weiß nicht genau, da hat ja auch eine Demo stattgefunden. Ja. Es gibt ja auch genügend Beispiele von subkulturellen Orten, die jetzt, weichen müssen der Stadtentwicklung. Mhm. Wie nimmst du so eine Entwicklung wahr? Also ich finde es voll geil, dass Leute auf die Straße gegangen sind. Ich finde auch, man muss nicht immer nur auf die Straße gehen und quasi Freiraum thematisieren, dann, wenn Freiraum bedroht zu sein scheint oder wie im Labim jetzt der Fall halt einfach eine Faktenlage da ist, wo es wahrscheinlich nicht für das Projekt in dem Raum weitergehen kann. Ich finde es cool, dass sich da Leute damit beschäftigen, das auch auf die Straße tragen. Und ich glaube, da geht es eben nicht nur um so Projekte. Ich habe nur einen Redebeitrag ganz am Anfang der Demo gehört und da wurde halt auch genau das angesprochen, was ich vorhin meinte, also diese Ambivalenz zwischen Stadt als Gemeinwesen, als Ort der Begegnung, wo man eben politisch partizipieren kann und so weiter und gleichzeitig Stadt als Unternehmen, wo halt gewirtschaftet wird und wo es halt Abhängigkeitsverhältnisse gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen sind diese Freiräume wichtig, weil da halt irgendwie auch mitunter die Diskussionen geführt werden. So, was für eine Stadt wollen wir und wo intervenieren wir? Und also ich komme, wie gesagt, aus einem verbrauchten Bundesland und habe mitbekommen, wie schwierig das dort ist, in nicht gängigen Mietverhältnissen überhaupt existieren zu können. Also in Freiburg gibt es einen riesen krassen, wirklich Kampf um Wohnraum. Und da sind auch die Preise ein bisschen anders als hier und so weiter. Und ich sehe halt, dass hier noch viel Platz und Raum ist, sozusagen eben nicht nur für mögliche Spekulanten oder wer auch immer, sondern halt alle, die irgendwie hier was mit der Stadt zu tun haben. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ne? Also du kennst eben auch andere Städte. Ja. Wie ist der Zustand in Halle? Hast du aber gerade gesagt, also hier ist schon noch einiges möglich. Frage ist eben, was muss man da tun? Weil du ja auch gerade... Ja, machen. Ja. Ja, ja, also nein, also zum Beispiel, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, dass es viel weniger so... wie hieß das, Tanztage gibt als die letzten Sommer über. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das fand ich zum Beispiel was ich irgendwie so nicht kannte aus anderen Städten. Nämlich, dass halt wirklich, also Leute sich halt eine Anlage irgendwo ausleihen und irgendwo hingehen aber und ist da ja auch irgendwie. Reglementierter geworden, genau, ne? das ist nämlich genau so ein interessanter Schritt, also den man eben betonen muss. So, ich fand das ist ja ein Move von Wiegand gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer das jetzt forciert hat, aber es gab eben diese Entscheidung vor ein oder zwei Jahren, dass es so etwas wie spontan Anmeldungen möglich sind. Und das hat eben ermöglicht, dass Leute sagen, okay, wir machen das nicht clandestin und illegal, sondern wir können bis Freitag 16 Uhr sagen, der und der ist verantwortlich oder die. Und Samstagabend sind wir, am Kanal und los geht's. Genau, und das ist hat halt zwei Seiten. Das eine ist, dadurch trauen sich viel mehr Leute, das zu machen. Auf der anderen Seite ist es, das Ordnungsamt hat einen Namen. So, und wenn was schief geht, dann fällt das halt auf die Person zurück. Und ich bin immer voll Fan von DIY und es so wenig wie möglich um Erlaubnis fragen. Also wir hatten das in Freiburg total oft, die Diskussion. Wir haben einfach grundlegend keine Demonstrationen angemeldet, weil wir nicht den Sinn darin gesehen haben, erstmal um Erlaubnis zu fragen, unsere Meinung kundtun zu dürfen. Also das ist so... Und Züge tanzen ganz ähnlich, ne? Genau. Also beziehungsweise man sieht, ne, also es wurde eingeführt, so man kann das jetzt spontan machen. Mhm. Und dann ist aber die Stadtverwaltung auch ganz schnell wieder zurückgerudert, weil sie dann gesagt hat, ach ja, nee, auf der Würfelwiese ist es dann doch zu laut, das ist eben jetzt kein Ort, wo man es an... Mhm. Also die Orte wurden ja dann eingeschränkt, ne? Also das heißt, eine Legalisierung macht es ja dann auch wieder möglich... das zu kontrollieren, klar. Und uns auch einzuschränken. Ja, und ich will an der Stelle, endlich habe ich mal die Möglichkeit, mein Wissen darüber kundzutun, dass Herr Wiegand ein Interview gegeben hat, ist schon sehr lange her. Ich habe die Arbeit 2013 zu Stadtentwicklung und so weiter geschrieben. Und es gibt einen Typen, Richard Florida heißt er, der hat eben genau diese These sozusagen sehr breit gestreut, dass es der Ökonomie einer Stadt sehr gut tut, erstmal Künstler, Kulturschaffende und so weiter, die sich mit sehr wenig begnügen, rein zu lassen, weil eben die diesen Gentrifizierungsmove quasi oder diese Entwicklung lostreten. Und dann auf ein Interview gestoßen, wo Herr Wiegand Richard Florida zitiert hat. Ich glaube, es war mit der Zeit, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es geht dann weniger um eine freie, also manchmal sieht es so aus, dass man denkt, auch Halle hat einen ganz coolen Umgang mit künstlerischen Projekten und so weiter, aber die Vermutung liegt nahe, dass dahinter nur so eine Vermarktungsstrategie ist. Ja, und mich nervt es auch tatsächlich, wenn ich irgendwie, also ich habe schon Kontakt zu vielen Leuten aus der Burg und ich finde halt irgendwie, klar, hat das einen Wert an sich irgendwie auch, wenn Menschen Kunst machen und mir geht es jetzt auch nicht darum, dass ich allen Künstlern sagen will, so, ey Leute, ihr macht da auch was Politisches mit, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, daran gemessen, wie dicht hier das Angebot ist an Kunst, Kultur, Schaffenden, also Menschen, Räumen, Bildungsmöglichkeiten und so weiter, dafür passiert verdammt wenig, was so auf eine wirkliche Veränderung abzielt. Also Stichwort Institutionalisierung von Kunst und Kultur und eben kein politisches Bewusstsein dabei. Für mich ist die Freiraumgalerie das beste Beispiel genau dafür. Also da wird man belächelt, also kann ich selber sagen. Ich habe mit diesem einen Initiator davon länger mich ausgetauscht und er sagt ja, ach, das sind doch die paranoiden Linken, die jetzt kommen und sagen, wir würden hier eine Gentrifizierungsentwicklung anstoßen oder so etwas. Also ich genieße das mit Vorsicht und irgendwie Projekte, die zugleich mit der Deutschen Bahn oder was auch immer kooperieren und die kein Problem damit haben, in der DB Mobile in einem Artikel zu erscheinen, der gelabelt ist oder überschrieben ist mit Wer braucht noch Leipzig und Berlin? Die neuen Trendstädte sind Halle, Erfurt und schieß mich tot, Chemnitz war es, glaube ich. Dann siehst du halt jemand, der eben maßgeblich diese Freiraumgalerie mitmacht und eben erzählt halt, wie geil und subkulturell es da abgeht. Und letzten Endes ist das aber halt einfach im DB-Magazin. Im DB-Magazin, da geht es um Vermarktung. Da kommen nämlich nicht coole Leute hierher irgendwie und bereichern die Stadt irgendwie politisch, sondern das ist halt dann das heißt ja aber Image. Auch, so. Genau, das heißt ja aber auch, man muss schon auf Hölle aufpassen. Ich kann natürlich verstehen, der will irgendwann auch Kohle verdienen und berühmt werden. Mhm. Ruhm zieht ja viele an. Aber das heißt, wenn man, du hast vorhin gesagt, einfach machen, man muss schon auch verdammt aufpassen. Ne? Also was macht man? Mir geht es auch nicht darum, dass ich sage, die Freiraumgalerie macht Scheiße im Sinne von die forciert ist, dass Leerstand bemalt wird so. Das ist nicht mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist, dass keinerlei kritische Reflexion dabei passiert, was man da auch macht mit. Würden sie das machen, wären sie glaubwürdig, machen sie nicht, sondern finden sie einfach nur geil und feiern es ab und das finde ich peinlich. Also das ist halt irgendwie für mich dann eben kein politisches Bewusstsein. Und ich unterstelle den Leuten, dass sie es besser wissen. Also gerade Henrik von Busse, der hat Stadtgeografie und so einen Kram studiert, dessen Diplomarbeit ist die Basis dieser Freiraumgalerie. Ich finde es total geil, dass was gemacht wird und das nicht nur irgendwie eine theoretische Arbeit ist, nur wie es gemacht wird und mit welcher Zielrichtung ist halt so die Frage. Und das halt irgendwie zu labeln als wir entwickeln das Stadtviertel von unten und dann quasi, um sich zu legitimieren, irgendwelche Umfragen auf dem Marktplatz in Halle zu machen und sich damit zu brüsten, dass nach einem Jahr die Mehrheit der Bevölkerung, die sie halt befragt haben, mit dem Hallischen Osten nicht mehr Prostitution und Geldwäsche verbinden, sondern auf dem vordersten Platz halt jetzt Freiraumgalerie ist und dann Prostitution. Ich meine, da geht es um Image, so. Aber was heißt denn das? Und inwiefern hat das was mit Veränderung von unten zu tun? Das ist so die Frage. Also ist spannend, weil das sind das sind ja so Fragestellungen, die mich in meinem Leben immer wieder begleiten, bei allen möglichen Projekten, wo ich drin stecke. Ne? Mhm. Also man macht irgendwas und dann wächst das, wird größer, wird bekannter, erfolgreicher und dann plötzlich gibt es so einen Punkt, wo man sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen muss. Ich wollte nochmal zurück zur Demonstration, da auf dem, die hat ja auch auf dem Hallmarkt stattgefunden und dann, ich kann mich noch erinnern an so eine bescheuerte Schlagzeile, ach und dann haben sie dann auch noch nackt im Brunnen gebadet. Wo ich dann dachte, ja, naja und? Was ist daran? Ich weiß auch gar nicht, was jetzt die Frage ist, die ich daran knüpfen will. Findest du Nacktbaden im Brunnen blöd? Nee, also ich war da selber nicht dabei, mir wurde es auch erzählt und ich muss sagen, also keine Ahnung, diese Bilder, die kennt man ja jetzt nicht erst seit der Freiraumdemo, sondern ich meine, dass das irgendwelche Anti-AKW-Auseinandersetzungen waren, damals Startbahn West oder sowas, wo es auch irgendwie so Bilder, also es gibt es ja immer wieder in der Geschichte, wie so Robocops halt irgendwie so eine Kette Polizei in Helm und Montur sozusagen vor nackten Menschen stehen. Und ich habe mir halt irgendwie, ich musste ein bisschen schmunzeln, als man mir das erzählt hat. Naja, ich habe dann gehört, die Polizei hätte halt gesagt, ja, das, so war das nicht abgemacht und sie müssen jetzt da raus und so weiter. Und ich dachte dann so, ach, wie nett, irgendwie Nackte sind so gefährlich. Das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich das jetzt nochmal ins Spiel gebracht habe, weil das fand ich an diesen Berichterstattungen, fand ich das auch so doof, ne? Dass so daran wurde aufgezogen, ja, wie anarchistisch und schlimm diese ganze Demo ist. Und das kann ja gar nicht, sie stellen ja grundsätzlich unser ganzes gesellschaftliches Zusammensein in Frage, ja, weil die baden ja sogar nackt. Das ist interessant, auch im Hinblick dessen, also darauf, dass wir uns ja bekanntlich im Osten befinden, wo die Freikörperkultur ja doch nochmal irgendwie anders war. Und war. Aber ich habe den Eindruck, aber die Leute, die jetzt nackig baden, sind Kinder von Kindern so. Mhm. Wobei, keine Ahnung, wie die Zusammensetzung der Demo und der Nacktbaderinnen war. Weil kann ja auch gut sein, dass es irgendwelche zugezogenen Wessis waren. Ich weiß es nicht. Die neue Freiheit mal ausprobieren wollen. Aber da sieht man vielleicht sozusagen, dass ja Halle dann, also an der Berichterstattung, wenn sich darüber echauffiert wird und quasi nackte Menschen als Symbol für Unordnung und Chaos stehen, was eben Anarchie gerade nicht bedeutet übrigens. Dann kann man vielleicht so sehen, ja, Halle ist ja dann doch vielleicht angekommen in dem Sinn sozusagen, also wenn, ne, also im Westen oder Ahnung. Wir quatschen ja schon eine ganze Weile. Abschlussfrage, weil bei dieser Demonstration ging es ja auch um die Hasi so ein bisschen, ne? Wie geht es da weiter? Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt 100% der aktuelle Stand ist, aber war ja so mit Vertrag läuft gleich aus und so weiter. Was sind so deine Prognosen? Wie geht es mit der Hasi weiter? Mal gesponnen? Also kann ich nicht rumspinnen, weil ich echt genauso wenig drinsteckt wie du, weiß ich nicht. Aber was man vielleicht halt irgendwie mitnehmen kann, hammergeil, dass Leute hier ein Haus besetzt haben, ja. Im Jahr 2016. Im Jahr 2016 in der BRD, also das ist schon ganz schön geil. Und ich weiß nicht, wie es mit der Hasi weitergeht. Ich würde nur gerne loswerden, so Leute, lasst euch nicht entmutigen. Und auch wenn das Objekt weg ist, so ihr habt euch, ihr habt Organisationsfähigkeit, ihr habt ein geiles Radio in der Stadt, die das supporten so und halt weitermachen. Also irgendwie sich weiter irgendwie im öffentlichen Raum bewegen, kundtun und irgendwie ja die Auseinandersetzungen auch suchen. Also die Räume nicht denen überlassen, die entweder sich's leisten können oder halt, ne, also monetär oder halt irgendwie laut schreien und irgendwie total menschenverachtende Scheiße machen. Also es ist halt hammer wichtig, dass das viele Leute halt nicht hinnehmen und eben zugleich für sich den Raum reklamieren und halt auch verstehen, also schon halt auch nicht aufhören dabei zu denken und verstehen, warum das sinnvoll ist. Also ja, nur Mut. Super Schlusswort. Ich lasse dich jetzt endlich mal hier deine Speisen essen. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, voll gerne.